Hallo, moin, moin, meine lieben deutschsprachigen Zuhörer und Zuschauer und Folger des YouTube-Kanals Joggler66. Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache hier eine ganz kurze Einleitung. Ich habe bereits eine knappe Stunde ein anderes Video gemacht und das werdet ihr dann gleich sehen. Ich habe vor einiger Zeit, als ich ein bisschen Untersuchungen gemacht habe auf dem Internet, bin ich auf ein Buch gestoßen, das Alberto Rivera geschrieben hat. Den kennen einige von euch, einige kennen den nicht. Alberto Rivera war ein Jesuit jahrelang, der unter anderem während der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 60er Jahren von Kardinal Bea Zulassung bekommen hat, um in die Archive des Vatikans einzutauchen und sich da bekannt zu machen mit der Infiltrierung anderer Kirchen, was er auch erfolgreich jahrelang getan hat als Jesuitenpriester, dass die ja andere Kirchen unterwandern. Das ist ja inzwischen jedem wohl mehr oder weniger bekannt. Und da lese ich dann auch später noch mal ein anderes Buch zu. Bin ich bereits schon mit beschäftigt. Das werde ich dann irgendwann mal hochladen, wenn es soweit ist. Na, jedenfalls, dieser Alberto Rivera wurde später, nachdem er also seine Jesuitenkarriere aufgegeben hat, er wurde von Jesus Christus bekehrt, wie das bei so vielen Leuten passiert, ob die jetzt in der römisch-katholischen Kirche sind, in den Jesuiten sind oder in anderen Geheimgesellschaften oder was auch immer. Gott erweckt seine Leute überall aus. Und Gott hat eben auch Alberto Rivera zu einem bestimmten Zeitpunkt erweckt. Und er hat dann angefangen, das Wort Gottes zu predigen und hat viele Dinge bekannt gemacht, die er in diesen Studien, in den geheimen Vatikanarchiven gelernt hat. Und die Dinge, die er da gelernt hat, sind für viele Leute so unglaublich, dass sie sagen, das kann alles nicht wahr sein und. Unter anderem hat er aufgedeckt, dass der Vatikan den Islam gegründet hat. Gibt es immer noch Leute, die sagen, von das ist totaler Quatsch. Ich kann euch sagen, es gibt so viele verschiedene Dinge, die man einfach mal vergleichen sollte, die der Islam und die römisch-katholische Kirche gemein haben, dass ich persönlich da überhaupt keinen Zweifel dran habe, dass der römische Katholizismus, der Vatikan, den Islam gegründet hat. Ich habe dazu jede Menge bereits schon selber studiert und ich werde auch einige Links davon, die den Vatikan an die Gründung des Islam linken, in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reintun. Das ist leider alles in Englisch. Dann kann derjenige, der Englisch kann, das ja gerne selber untersuchen. Also meines Erachtens ist das so. Und Alberto Rivera hat dann halt diese Dinge bekannt gemacht und die wurden dann veröffentlicht in der Form von Comics von Jack Chick. Und ich habe jetzt letztens also, weil ich eben Alberto Rivera mal ein bisschen recherchiert habe und andere Dinge recherchiert habe und darüber zu Alberto Rivera gekommen bin, habe ich entdeckt, dass es von ihm ein Buch gibt. Da war ich ganz erstaunt, das wusste ich gar nicht. Dieses Buch gibt es sogar in Deutsch und das ist getitelt Die Heiligen Väter. Und ich fand das interessant. Ich habe es durchgelesen, ganz komplett, und ich dachte, das wäre mal ganz interessant zu lesen. Dann bin ich dann nebenbei dann noch auf das eine Comic gestoßen von ihm und da ist ein Teil von dem, was hier in diesem Buch steht, halt in diesem Comic drin. Und dann dachte ich mir von, ach ja, weißt du, dann nimmst du halt mal deine Kamera hier, die du hast, deine Desktop-Kamera, und dann nimmst du das Buch auf und nimmst dazu dann die Bilder von dem Comic dabei. Das habe ich dann auch gemacht. Leider hat das dann, ist das so, dass in dem Buch Dinge beschrieben stehen, die in dem Comic nicht drin sind, und von daher passen die Bilder natürlich nicht immer. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Und ja, das könnt ihr euch jetzt gleich mal anschauen, weil gleich halte ich hier meine Schnauze und dann nehme ich das Video und was ich gerade eben gemacht habe, baue das hier mit rein. Ihr könnt euch das anschauen und wenn ihr das findet, dass das gut ist, dass ich auch den Rest des Buches vorlesen soll, dann mache ich das eben auch. Dann nehme ich den Rest des Buches noch. Ich bin, glaube ich, auf Seite 16 oder sowas gestoppt. Das Buch hat knapp 75 Seiten, also habe ich hier noch ein bisschen was zu lesen. Wenn ihr das wollt, dann mache ich das weiter. Dann lasst mich das bitte schön wissen in der Kommentarsektion dieses Videos und in der Box, wo ich reingebe. Wenn ihr wollt, dass ich das Buch lese, gebt das hier einen Daumen hoch. Dann gebt das bitte einen Daumen hoch. Dann weiß ich das. Und wenn die Resonanz nicht so groß ist, dass ich das, wie ich mir das erwünsche, dann werde ich es halt lassen. Kann sich halt jeder das selbst für sich selber durchlesen und seine eigenen Gedanken drüber machen. Ich habe ja genügend andere Dinge, mit denen ich im Augenblick bereits bis über die Ohren beschäftigt bin. Glücklicherweise. Der Heilige Geist hört nie auf, mich mit Eingebungen zu überhäufen, was ich nicht alles machen soll. Und ich bin mitten in dem nächsten Buch drin, das ich gerade eben lese. Und das ist schon sehr, sehr interessant und das werdet dann ja auch noch kommen. Aber wie gesagt, wenn ihr meint, das, was ich hier jetzt bringe, dieses Video, wenn euch das so gefällt, dann mache ich das mit dem Comic weiter und lese das Buch dann bis zum Ende. Und wenn nicht, dann bleibt es halt bei diesem einen Versuch. Also ich bin halt nur gespannt auf eure Resonanz und wie das Ganze angenommen wird. So, dann gebe ich jetzt weiter an Jörg von Stunde der Wahrheit, hallo, der jetzt das Video hier liest, zusammen mit dem Comic dabei und übrigens völlig beitragsfrei von mir selber, also keine Kommentare, kommentarlos vorliest, was in dem Buch steht. Viel Spaß und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Bis dann. Alles begann an einem herbstlichen Vormittag in einem spanischen Dorf im Jahre 1942. Auf der steinigen Dorfstraße näherte sich ein altes Auto. Es gehörte der katholischen Glaubensschule und war auch auf dem Weg zu eben dieser. Mutter Rivera brachte ihren Sohn zur Schule. Vater Abraham, das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Heute endlich fängt mein Sohn sein Priesterstudium an. Ja, Frau Rivera, Sie haben ihn auf diesen großartigen Beruf gut vorbereitet, entgegnete der Priester. Schau, Alberto, siehst du das Gebäude vor uns? Das ist deine Schule. Ja, Vater Abraham, ich sehe, antwortete der Junge bedrückt. Je näher sie dem Gebäude kamen, desto unwohler fühlte sich Alberto. Innerlich sträubte sich alles in ihm, doch niemand schien es zu bemerken. Das Auto hielt, und der Junge stieg mit Mutter und Priester aus. Widerstrebend ließ er sich auf das Portal zuführen. Ich habe Alberto getauft, und nun kann ich ihn auch durch diese Tür führen, sagte der Priester lächelnd, als sie vor dem Eingang standen. Komm, mein Sohn. Da geschah das Unerwartete. Alberto fing an zu schluchzen. Nein, Mama, nein, ich will nicht hier bleiben. Du musst mich wieder mit nach Hause nehmen. Bitte, Mama. Verwundert wandte der Priester sich zu Alberto um und entgegnete: Aber was ist denn das jetzt? Willst du deine Mutter enttäuschen? Auch Mutter Rivera verstand nicht, was in ihrem Jungen vor sich ging. Alberto, hör auf! Du musst hier bleiben, hörst du? Du musst! Als sie ihn hineinschob, konnte er deutlich ihre Verärgerung fühlen. 2 Jahre waren vergangen, in denen sich der Junge gefügt hatte. Eines Tages ließ der Rektor des Seminars Alberto rufen. Seine Großmutter und 2 Tanten wünschten ihn zu sprechen. Vater, wir haben nicht viel Zeit. Albertos Mutter liegt im Sterben. Der Arzt sagt, wir sollen uns beeilen, wenn er seine Mutter noch lebend sehen soll. Als Alberto diese Nachricht erhielt, war er zutiefst getroffen. Er bekam die Erlaubnis, für einige Zeit nach Hause zu fahren. Aber Alberto reagierte völlig unerwartet. Nein, Vater, ich gehe nicht mehr nach Hause. Hier ist mein Haus. Die Gemeinschaft, die Kirche ist meine Mutter. Alberto fiel vor dem Rektor auf die Knie. Die intensive Arbeit der Jesuitenpriester hatte Frucht gebracht. Der Jesuitenorden ist der strengste Orden innerhalb der römisch-katholischen Institution. Alberto war gegenüber früher völlig verändert. Das sah auch der Rektor, aber er wusste auch, wie sich Albertos Gesinnung ändern ließe. Mein Sohn, erlaube mir eine Frage. Steh auf und sieh mich an. Du weißt, du bist hier, um Priester zu werden, und hast du nicht das heilige Gelübde des Gehorsams abgelegt? Mir scheint, du bist nicht bereit zu gehorchen. Ich habe dir befohlen zu gehen, und du lehnst es ab? Kleinlaut antwortete Alberto: Ja, Vater, mit deiner Erlaubnis bin ich bereit zu fahren. Ich erlaube es dir, sagte der Rektor. Aber Vater, kann ich wieder zurückkommen? Kann ich? Alberto stellte die Frage mit Nachdruck. Natürlich, Bruder Alberto Rivera, selbstverständlich kommst du zurück, wurde er beruhigt. Die Großmutter verfolgte alles mit Ungeduld. Beeile dich, Alberto, im Namen Gottes beeile dich, deine Mutter möchte dich auf jeden Fall sehen, bevor sie stirbt. Bei den Riveras war alles durcheinander. Albertos Mutter hatte man aus dem Schlafzimmer in ein anderes verlegt. Fortwährend erzählte sie, dass erschreckende Wesen in ihr Zimmer kämen. Vater Abraham ordnete deshalb an, sie gut zu hüten. Im Nebenzimmer trösteten die Nachbarn Albertos Vater. Herr Rivera, Ihre Frau ist eine Heilige. Sie hat jedem geholfen. Sie war der Mutter Maria und ihrer Kirche völlig ergeben. Wie ich weiß, hat Teresa nie eine Messe ausgelassen. Sie war wirklich eine Heilige. Albertos Ankunft unterbrach die Nachbarn in ihren Bemühungen, Trost zu spenden. Alle standen schnell auf und brachten ihn zur Mutter. Als Alberto sich zu ihr herabbeugte, umarmte sie ihn und drückte ihn mit letzter Kraft an sich. Alberto, mein Sohn, mein Priester, ich habe solche Angst, ich will nicht sterben, ich bitte dich, ich habe Angst, ich flehe dich an, hilf mir, bete für mich zur Jungfrau Maria, bete für mich, ich habe das Herz-Jesu-Gebet gesprochen, aber ich habe in der Seele keine Antwort bekommen. Hilf mir, Alberto, ich habe so furchtbare Angst. Hilf mir. Vater Abraham kam auch dazu und Alberto fragte ihn fassungslos: Vater, ich weiß nicht, was ich tun soll. Können Sie nichts für meine Mutter tun? Aber der Priester zuckte kraftlos mit den Schultern. Mein Sohn, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Albertos Mutter wurde von Panik ergriffen und schrie: Oh Gott, die Gestalten kommen näher, sie holen mich, sie sind hier, hier im Zimmer. Oh, ich habe Angst. Der Priester sprach beruhigend auf Alberto ein: Deine Mutter hat nicht nur die heiligen Sterbesakramente erhalten, sondern auch eine besondere Entlassung des Papstes. Wir haben für sie eine extra große Messe gehalten und gerade jetzt gab ich ihr das Sakrament der Krankenheilung. Aber die Mutter schrie weiter. Sie nahmen keine Medikamente, die ihr Bewusstsein verändert hätten, und trotzdem sah sie diese merkwürdigen Dinge und Gestalten. »Schau, Alberto, die komischen Leute mitten im Feuer! Nein, nicht Leute, das sind arme Seelen! Jetzt kommen sie, mich zu holen! Nein, nein! Alberto, siehst du sie? Sie wollen mich ins Feuer tragen!« Alberto, jage sie weg, ich will nicht ins Feuer, ich habe Angst zu sterben, ich habe Angst vor Feuer, diese unheimlichen Wesen, befreie mich, hilf mir. Der Priester atmete auf. Sie ist gegangen, mein Sohn. Teresa Alberta Rivera starb in ihrem 33. Lebensjahr, starb in schrecklicher Agonie vor den Augen ihres hilflosen Sohnes. Am folgenden Tag, als Alberto etwas zu sich gekommen war, war sein Herz voller Zweifel. Vater Abraham merkte das wohl und wollte sie zerstreuen. »Alberto, der Kirche musst du glauben. Ich bin der Priester, der dich getauft hat, und du glaubst nicht, was ich dir sage. Nach der Beerdigung wirst du das auch so sehen. Sei gegrüßt, mein Sohn.« Alberto sagte nichts. Er überlegte: »Ich bin doch nicht sein Sohn. Alles ist Lüge. Die Sakramente haben nicht geholfen. Die Kirche hat ihr nicht helfen können, als sie am meisten Hilfe und Trost gebraucht hätte. Vater Abraham ist auf jeden Fall ein Lügner. Er denkt sich, er stellt Jesus dar. Aber er kann auch nicht helfen. Alles ist Lüge. Ich kann nichts glauben.« Nur im kanonischen Recht und den Dogmen sind den Priestern zwei Dinge vorbehalten. Erstens, der Priester vergibt Sünden, und zweitens, nur er darf die Messen halten. Diese Ehre gibt ihm dieselbe Position wie Jesus nach der katholischen Lehre. Albertos Mutter war beerdigt worden, und nun stand er verlassen vor dem Grab. Das gestrige Gespräch mit dem Priester ging ihm nochmals durch den Kopf. Wenn Vater Abraham gelogen hat, dann tut er wahrscheinlich auch sonst nicht das, was er sollte. Alberto verneigte sich vor dem Grab und unter Tränen versprach er: »Mutter, wenn ich Priester werde, finde ich die Antwort auf all das, was geschehen ist. Und zur Wahrheit kommen. Ja, das werde ich. Gott helfe mir, dass ich Priester werde, damit ich jedem Frieden bringen kann, der in Not ist. Mutter, dir zuliebe gehe ich zurück. Du wirst stolz sein auf mich. Ich liebe dich.« Die Zeit verging. Es war das Jahr 1979. An einem Nachmittag läutete das Telefon in einer Fabrik in San Diego. Der Anruf war für Tim Clark. Ein Freund bat ihn um einen Gefallen. Er fragte Tim, ob er einen Mann bei sich aufnehmen könnte, der in Schwierigkeiten sei. Dieser Mann war Alberto Rivera. Einige Stunden nach dem Anruf trafen sie sich in Tims Haus. Nach und nach erfuhr Tim, um wen es sich da handelte. Um einen Mann, einen Prediger, mit der wohl ungewöhnlichsten Vergangenheit, von der Tim je gehört hatte. Als der Freund gegangen war, fing er ein Gespräch mit Alberto an. Und Alberto erzählte. Ich war Jesuitenpriester und Bischof in der römisch-katholischen Institution. Die Jesuiten stehen an der Spitze der religiösen Orden der katholischen Kirche. Dieser Orden wurde von Ignatius de Loyola im Jahre 1541 zur Verhinderung der Verbreitung des protestantischen Glaubens gegründet. Die Jesuiten sind die Intelligenz der Kirche. In der Vergangenheit waren sie Berater der Könige und Staatsmänner. Daran hat sich auch heute nichts geändert. Auf den römisch-katholischen Fakultäten sind sie Lehrer. Und sie haben mehr Macht, als man sich erträumen kann. Übrigens, hohe Wirtschaftsberater in der Bundesrepublik Deutschland sind auch Jesuiten. Dazu zählen auch immer mehr Manager. Tim interessierte die Größe des Ordens. Darauf erzählte Alberto, es sind ungefähr 102.000 Mitglieder. Sie sind Priester und dem Papst völlig ergeben. Auch haben sie einen besonderen Führer, bekannt als Schwarzer Papst. Das ist der Jesuitengeneral. Er kleidet sich schwarz und hat große Macht im Vatikan. Freunde, es ist nichts so, wie es aussieht. Die römisch-katholische Kirche ist voller Überraschungen, von denen ich im Folgenden noch erzählen werde. Je mehr Fortschritte ich machte, desto tiefere Einblicke erhielt ich über dieses System und wurde zunehmend beunruhigter. Ich stellte fest, dass 86% der Priester, auch der Jesuiten, sich einer psychologisch-psychiatrischen Erziehung unterziehen müssen. Das kommt einer Gehirnwäsche gleich. Das Erste, das meinen Glauben ins Wanken brachte, war der Tod meiner Mutter. Sie war der Kirche immer völlig ergeben und hat ihre Lehre nie in Frage gestellt, weil sie den Priestern vertraute. Als sie mit furchtbarer Angst ohne Jesus in die Ewigkeit einging, sagte der Priester, er hätte alles ihm Mögliche getan. Meiner Mutter kostete es ihre Seele. Damals gab ich dem Priester die Schuld und gelobte, selber Priester zu werden, um die Wahrheit zu finden. Später hatte ich wieder ein Erlebnis, das meinen Glauben erneut wanken ließ. Es geschah an einem Abend in der Schule. Ich hatte mich zu Bett begeben und wollte schlafen gehen. Da schlich sich jemand in mein Zimmer. Er näherte sich mir und fing an, mich zu küssen. Ich sprang auf und schrie vor Entsetzen. Ein Priester kam und ich musste ihm erklären, was vorgefallen war. Darauf schickte er den offensichtlich homosexuellen Mann aus dem Zimmer. Dann ermahnte und tadelte er mich, ich solle mich schämen und auf den Knien meine Sünden bekennen. Ich verstand gar nichts mehr. Da erklärte er mir, dieser Mann wollte dir seine Liebe geben, welche von Gott ist, und du hast sie abgelehnt. Zu meiner Verwunderung wurde also Homosexualität gar nicht abgelehnt oder in Frage gestellt, sondern als etwas Göttliches betrachtet. Wie ich später entdeckte, war das überall der Fall, von Priester bis zu den Kardinälen. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber, werden nicht in Gottes neue Welt kommen, wie wir nachlesen können im 1. Korintherbrief, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 10. Die Textangabe ist hier nicht so perfekt gemacht. Ja. Das Zölibat verursacht die größten Probleme. Wenn ich die Beichten abnahm, bekannten viele ihre Neigung zum eigenen Geschlecht. Viele Ordensfrauen ihr Lesbischsein und manche auch Liebesbeziehungen zu einem Priester. Dieses Zölibat stellt eine unendliche Quelle der Frustration dar. Und Tim erinnerte sich, etwas von der Entdeckung eines schrecklichen unterirdischen Friedhofs neben einem Kloster gehört zu haben. Es wurden Kinderskelette gefunden. Angeblich hatten Nonnen diese Kinder geboren. Ja, antwortete Alberto, das ist wahr. Den ersten Friedhof fand man 1932 in Madrid, danach einen in Sevilla 1934 und viele andere an verschiedenen Orten im Baskenland in Nordspanien. Die Regierung ordnete eine offizielle Untersuchung an, die in allen Klöstern, katholischen Schulen und Seminaren und Kirchen stattfand. Dabei wurden noch mehr dieser geheimen Friedhöfe gefunden. Auch in Rom wurden Grabstätten mit Kinderskeletten ausgehoben. Unter den Klöstern, Mönchs- und Nonnenklöstern, fand man unterirdische Flure. In kleine Seitengänge legte man die Neugeborenen ab. Staatliche Ärzte haben die Leichen untersucht und festgestellt, dass der Tod durch Ersticken eintrat. Da wundert es einen schon, dass die katholische Kirche so gegen Abtreibung ist. Alberto atmete tief durch und fuhr fort. Wie Sie noch sehen werden, ohne das Zölibat der katholischen Priesterschaft gäbe es dieses ganze Kirchensystem nicht. Das hängt damit zusammen, dass das wichtigste Gelübde das Gelübde des Zölibats ist. Wenn man das nicht ablegt, darf man die Sakramente nicht austeilen. Das stellt die Priester auf ein Podest. Sie bitten Gott, er möge ihnen wohlgesinnt sein und sie mit größerer Gnade bedenken wie das gemeine Volk, denn sie leben unverheiratet. Wenn alle Priester heiraten würden, wäre das System vernichtet, da es auf folgenden Kanon, also Gesetz, aufgebaut ist. Es besagt, dass der Papst nur aus den Reihen der Priesterschaft kommen kann. Ohne den Papst gäbe es das katholische System nicht. Das liegt daran, dass dem Papst die Rolle des Herrschers auf Erden zuerkannt wurde. Augustinus Aurelius, der zwischen 354 und 430 nach Christus lebte, ein römischer Schriftsteller und späterer römischer Bischof, veröffentlichte 420 nach Christus eine Schrift mit der These, dass der römische Bischof, später hieß er dann der Papst, an Gottes Statt auf Erden ist. In allen späteren Übersetzungen ist dieser Teil entfernt worden, damit die Öffentlichkeit nichts davon erfährt. Und eine Anmerkung des Übersetzers hier: Die Schrift hieß mit aller Wahrscheinlichkeit Civitis Dei, aus der obige Teil entfernt wurde. Augustinus Aurelius erklärt zur Zeit seines Literaturstudiums die Bibel als intellektuell wertlos. Der Papst ist die Sonne und der Herrscher des Universums. Die irdischen Herrscher sind Monde und reflektieren seine Herrlichkeit. Die Erde unter seinen Füßen, das sind alle Menschen, die sich vor ihm niederbeugen. In einem Abschnitt der oben genannten Schrift, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat, wird erklärt, dass der Papst Gottes Gerechtigkeit garantiert besitzt, ebenso wie Jesus Christus, als er auf Erde war, damit er alle Erdenbewohner kontrollieren kann. Und zwar kontrolliert er die kulturelle, politische, wirtschaftliche und militärische Macht. So, mal eben sehen, wie weit ich jetzt hier mit dem Comic da weiter runterscrollen muss. Sind wir noch nicht ganz da, ne? Nun gut, jetzt möchte ich erst noch einiges über die von mir besuchte Schule erzählen. Das nächste, das ich dort erlebte, hätte fast ungeahnte Folgen für mich gehabt. Der Lehrer sprach von Petrus und erzählte uns, dass er der erste Papst war. Um diese Behauptung zu bekräftigen, erklärte er, dass Jesus gesagt habe, Simon Petrus sei der Fels, auf den der Herr die römisch-katholische Kirche gebaut hat. Gehen wir mal eben hier ein bisschen weiter runter. Entschuldigung. An diesem Tag war ich wohl sehr mutig und stellte eine Frage, die mich fast vernichtet hätte. Ich verstehe nicht. Sie haben uns gelehrt, dass im Lateinischen und Griechischen Simon Sand bedeutet und Petrus sei ein kleiner Stein. Ist da nicht Jesus der Fels? Der Lehrer antwortete, dass das in einer alten aramäischen Bibel gesagt wurde. Diese sei aber nicht mehr vorhanden. Außerdem hätte er mir nicht erlaubt, zu fragen. Bitte erlauben Sie, dass ich weiterfrage. Jesus hat gesagt, auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. So kann dieser Petrus nicht der besagte Fels gewesen sein, da Jesus ihn wenig später sogar Satan genannt hat, wie wir in Johannes Kapitel 1, Vers 42 lesen. Daraufhin wurde mein Lehrer zornig und verwies mich der Klasse. Verschwinde sofort aus meiner Klasse! Du sprichst wie ein Heretiker und sogar wie ein Atheist. Warte draußen! Nach 2 Tagen rief mich der Lehrer in sein Büro. Dort erwartete mich eine Überraschung. Er erklärte mir, es war nicht dein Fehler. Aber ich muss dich aus dem Zimmer schicken. Was du sagtest, war sehr gefährlich. Ich bin mit dir einig, aber ich musste mich selber schützen. Ich werde auch weiterhin keinem meiner Schüler zeigen, was ich wirklich glaube. Ich entgegnete, Vater, ich verstehe nicht. Das, was sie tun, ist dann doch auch sehr gefährlich. Wenn ich sie jetzt dem Rektor melde, werden sie bestraft. Eines Tages wirst du erkennen, dass es viele Dinge gibt, über die du mit niemandem reden darfst. Ich habe dich gewarnt. Du kannst gehen. Nach und nach erfuhr ich, dass ich durch die Fragen sogar den Papst provoziert hatte. Sehen wir später auf Seite 40. Und was ich im Augenblick lese, kommt nicht ganz überein mit dem Comic, das ich hier nebenbei zeige. Aber kann ich auch nicht helfen, das Buch ist ein bisschen intensiver. Aber gut. In der Schule erlaubten sie uns nicht, die Bibel zu lesen. Nur der Lehrer durfte sie gebrauchen. Eines Tages drückte mir ein Kollege ein neues Testament in die Hand. Auf meine Verwunderung hin erklärte er mir, Alberto, es geht um Leben und Tod. Lese das! Ich war erschrocken, aber ich las. In dem Neuen Testament fand ich auch nicht eine Parallele zur katholischen Lehre. Erst versuchte ich, das Büchlein wieder loszuwerden, denn mir war klar, dass ich wegen Ketzerei angeklagt werden würde, falls man es bei mir fände. Doch dann fasste ich mir ein Herz, versteckte es und las 3 Jahre lang jede Nacht mit der Taschenlampe unter der Decke. Nebenbei gesagt, habe ich mir die Augen damals ziemlich gründlich verdorben, so dass ich eine Brille brauchte. Es erschütterte mich, als ich las, dass Petrus verheiratet war. Und als Jesus in das Haus von Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen, wie wir in Matthäus 8, Vers 14 lesen. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Markus, Kapitel 1, Vers 30. Er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Lukas, Kapitel 4, Vers 38. Aber noch viel mehr erschütterten mich folgende Stellen. Zitat, und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt heißt Stein. Johannes 1, 42. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. 1. Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Jetzt hatte ich den Beweis, dass ich damals doch recht gehabt habe. Nicht Petrus ist der Fels, sondern Jesus allein. Zu dieser Zeit begannen wir im Seminar die Geschichte der Inquisition zu behandeln. Trotz meiner neuen Erkenntnisse fing ich an, die Protestanten mehr und mehr zu hassen. Andererseits erschütterte mich auch so manche Information darüber. Schon damals erfuhr ich, dass man mich darauf vorbereiten wollte, ein Spion und Wegbereiter zur Vernichtung der protestantischen Kirchen zu werden. Die Inquisition war eine der brutalsten Maschinerien, die Menschen sich ausgedacht haben. Die ganze Macht und Grausamkeit der katholischen Kirche trat und tritt auch heute noch dabei zutage, wobei seit dem Jahre 1200 nach Christus bis heute mindestens 68 Millionen Menschenopfer zu beklagen sind. Der führende Orden in der Inquisition waren die Dominikaner. Im Hintergrund agierten die Jesuiten. Überall, wo die Dominikaner auftraten, verbreiteten sie Angst und Terror. Niemand war vor ihnen sicher. Heute ist die römisch-katholische Kirche bestrebt, die Geschichte der Inquisition zu verfälschen und ihre blutigen Werke zu verstecken. Die Bücher über dieses Sachgebiet verschwanden nach und nach aus den Bibliotheken. Es ist das bestgehüteste Geheimnis der Kirchengeschichte in der modernen Zeit. In der Unterrichtsstunde über Kirchengeschichte las uns der Lehrer vor, was wirklich geschah. Eines Tages werdet ihr auf die Fragen der Inquisition antworten müssen, und deshalb werden wir betrachten, was wirklich geschah. Mit diesen Worten fing der Unterricht an. Unser Lehrer las ein Beispiel vor, um uns damit zu zeigen, wie die katholische Kirche mit angeblich moralischer Autorität Heretiker aufspürte, ihnen irgendeine Schuld andichtete und sie zum Tode verurteilte. Am 21. Mai 1579 waren bibeltreue Christen in einem Raum versammelt, um dem Herrn zu loben. Von dieser Versammlung wurden die Dominikaner in Kenntnis gesetzt, und für sie waren diese Versammlungen wie Verbrechen und wurden mit dem Tod bestraft. Die Gläubigen wurden durch eine Horde Inquisitoren überfallen und im Namen des Heiligen Ordens verhaftet. Man klagte sie an, Zauberer zu sein und dem Satan zu huldigen. Unter den Verhafteten befand sich auch eine junge Frau namens Gräfin Isabella, eine Nichte von König Philipp II. Man sagte den Inquisitoren, wer Donna Isabella sei, aber es interessierte sie nicht. Jeder Falschgläubige oder Ketzer, sei er von Stand oder nicht, war in ihren Augen ein Verbrecher. Es half Isabella auch nicht, dass sie schwanger war. Sie wurde abgeführt wie die anderen. Man sagte, dass Gott nicht viel um die Kinder von Falschgläubigen geben würde, dass sie später sowieso auch Ketzer werden würden. Alle Angeklagten wurden vor ein Tribunal geführt. Die Richter nahmen Gottes Platz ein. Mit ihnen nicht einig zu sein, war gleichbedeutend, mit Gott zu reizen und herauszufordern. So wurde auch Donna Isabella vorgeführt und aufgefordert, Buße zu tun und ihrem Glauben abzusagen. Doch Isabella antwortete: »Ich kann dies nicht tun. Wie könnte ich meinen Heiland verleugnen? Wie kann ich den verleugnen, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, der für mich sein Leben gab? Wie kann ich ihn verleugnen, der meine einzige Hoffnung in Ewigkeit ist, der auf mich wartet, wenn sie meinen Körper und meine Persönlichkeit vernichten? Herrn, ich kann nicht leugnen, weil ich die Wahrheit erkannt habe.« Ihre Worte wurden durch lautes Geschrei unterbrochen. »Tod der Hexe! Sie lügt nur! Bekenne, dass du eine Hexe bist! Welche Wahrheit? Sage uns, was die Wahrheit ist!« Doch Isabella sprach weiter. »Sie wollen die Wahrheit wissen? Ich bitte Gott, dass sie ihn erkennen, denn er ist die Wahrheit. Er, Christus, ist mein Heiland. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.« Donna Isabellas Worte wurden niedergebrüllt. »Stopft ihr das Maul! Die Jungfrau Maria sagt, dass du lügst! Die heilige Mutter sagt, sie ist der Weg und nicht Jesus! Tötet die Ketzerin! Leget sie in die Folterkammer!« Donna Isabella wurde auf die Folterbank gebunden. Sie wurde gezwungen, grobe Leinwand zu schlucken und bekam dazu tropfenweise Wasser, bis das Ende des Tuches in ihrem Magen war. Das grobe Leinen wurde dann mit Gewalt herausgezogen, wobei es ihr vom Magen bis zum Mund innerlich alles aufriss. Doch Isabella blieb standhaft und sagte sich nicht ab von ihrem Glauben an den Herrn Jesus. Sie wurde ohne Erfolg weiter gefoltert. Zum Schluss stellten sie sie auf den Scheiterhaufen und verbrannten sie. Ihre letzten Worte sprach sie leise: »Ich werde zur Ehre Gottes verbrennen. Lieber Herr Jesus, nimm uns in unserem neuen Zuhause auf.« In ihren blutdurchtränkten Kleidern starb Isabella in den Flammen und ging ihrem Heiland und ihrem bei der Folter verstorbenen Kind entgegen. Geschichtlich gesehen, König Philipp II. Von Spanien war bei der Verbrennung übrigens zugegen. Das Ganze kommt aus einem Auszug, ist ein Auszug aus einem Protokoll aus dem Jahre 1579. Der Lehrer beendete seine Ausführungen mit den begeisterten Worten: »Wir könnten uns anhand der Geschichte überzeugen, wie Gott unseren Glauben und die Kirche vor den Ketzern bewahrte.« Tief in mir fühlte ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Doch ich war einfach zu durcheinander, um die Wahrheit zu erkennen. Außerdem verfolgte mich ständig der Zwang, die Protestanten zu hassen. Die Lehre, dass sie unsere Todfeinde sind, war einfach schon zu tief in meiner Seele eingebrannt. Nach nicht allzu langer Zeit wurde ich dann in den Spionagedienst verlegt, um mit verstecktem Wirken die Protestanten mitsamt ihren Gemeinden zu vernichten. Ich war 14 Jahre alt, als ich damit begann, den Protestantismus und seinen Irrglauben zu studieren. Ich war dazu bestimmt worden, unter den freien Brüdern zu arbeiten. Das sind Pfingstgemeinden, Baptisten, freie evangelische Gemeinden und dergleichen. In den darauffolgenden Jahren schlich ich mich in hunderte Kirchen und Gemeinden ein. Im Jahre 1550 fingen die Jesuiten mit dieser Spitzelarbeit an. Und auch heute noch versuchen sie, in jede Domination einzudringen. Natürlich auf eine andere, spitzfindigere Art und Weise als früher. Das gelingt ihnen hervorragend, dank der ökumenischen Bewegung, sogar in den fundamentalistischen Gemeinden. Ein Priester, dem es gelang, unerkannt in eine freie Bürgergemeinde einzudringen, besorgte uns Bücher von Scofield, Kelly und J.N. Darby. Wir studierten diese Bücher intensiv und erhielten dadurch Kenntnisse ihrer Skizzen, der einzelnen biblischen Zeitabschnitte und der sieben Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3. Wir hatten ein ganzes Konzept dieses Dienstes der Brüdergemeinde. Wir wurden auch in der Art des Brotbrechens beim Abendmahl unterwiesen. Nach diesem genauen Studium waren wir hervorragend auf unsere neue Mission vorbereitet und man gab uns eine genaue Beschreibung der Standorte von Gemeinden, in die wir eindringen sollten. Wir bekamen die Anweisung, so zu tun, als würden wir uns bekehren und dem Herrn in unser Leben aufnehmen. Wir wurden belehrt über die Art, mit den Kindern der Gemeindemitglieder zu spielen, und man gab uns Fragen mit, die wir den Kindern stellen sollten, um sie auszuhorchen. Man sagte uns, dass wir bei Einladungen den Gastgeberinnen Rosen mitbringen sollten und ihnen zu schmeicheln, wenn wir allein mit ihnen sind, mit ihren Gefühlen zu spielen. Wenn jemand aus diesen Gemeinden durch einen Todesfall in eine schwere Krise gerät, sollten wir uns verstärkt um ihn kümmern. So gab es noch eine ganze Menge anderer Anweisungen. Ich muss noch einfügen, dass in Spanien nur die römisch-katholische Kirche einen legalen Stand hat. So ist es sicher interessant zu bemerken, wie die Jesuiten erfahren, wo die Mitglieder der freien Kirche sich versammeln. Jeder örtliche Priester führt eine Namens- und Mitgliederliste. Kommt jemand längere Zeit nicht mehr zur Messe, veranlasst der Priester die Beschaffung der Person durch eine Art Geheimpolizei. Hat die Person sich einer Freikirche angeschlossen, ist der Ort der Versammlung bald gefunden. Die meisten freien Gemeinden treffen sich unterirdisch in Verstecken oder Kellern. Hat man die Versammlungsorte gefunden, ist es ein leichtes, einen Saboteur, wie ich einer war, einzuschleusen. Wir bekamen selbstverständlich Vorschläge mit auf den Weg, wie wir die Kirchen und Versammlungen spalten und ihre Pastoren zugrunde richten sollten, vor allem welche behaupteten, dass die katholische Kirche keine christliche sei. Sie waren unsere besondere Zielscheibe. Bei der Bekämpfung wurde unserer Fantasie keine Grenze gesetzt. Allein in Spanien half ich mit, mindestens 9, 10 Gemeinden zu zerstören. Ich ließ es zu, in einer Razzia gegen Protestanten aufgegriffen und inhaftiert zu werden. Danach wurde auch mein Name in der Zeitung bekannt gegeben. Somit war ich ein Falschgläubiger. Ich hatte einen Brief von meinem katholischen Pastor dabei, in dem bestätigt wurde, ein guter und zuverlässiger Christ zu sein. Nur wusste er nicht, dass ich in die Verfolgung geraten und arretiert war. Doch dieser Brief leistete mir trotz allem noch gute Dienste. Ich war damals 17 Jahre alt. Zuerst schickte mich meine Behörde zu einer Baptistengemeinde. Dort bereitete ich mich auf eine besondere Aufgabe vor, und zwar sollte ich das interdenominationale theologische Seminar zugrunde richten. Mitsamt ihrer Kirche und dem Pastor. Ich hatte die Anweisung, so viele Mitgliedsnamen wie möglich zu sammeln und dem Vatikan zukommen zu lassen. All diese Namen wurden im Computer des Heiligen Stuhls gespeichert. Dadurch entsteht eine neue Variante der Inquisition. Es sind nicht nur die Namen der Mitglieder gespeichert, sondern auch die der Pastoren und dazu sämtliche persönliche Daten. Kleine Anmerkung des Übersetzers hier im Buch. Alle Daten sind konfessionsübergreifend. Es sind Geburts- und Sterbedaten, Konfessionswechsel, Austritte etc. alles gespeichert. Die Daten stehen außer dem Vatikan auch der evangelischen Kirche zur Verfügung. Hauptzentrale bleibt allerdings der Vatikan. Nun, auf diese Art kann man ersehen, wer sich gegen die katholische Kirche und später auch gegen die Welteinheitskirche stellt und hat so gute Zugriffsmöglichkeiten. So ist es in der Zukunft möglich, die Gegner zu verhaften, verschleppen und zum Tode zu verurteilen, so wie es uns die Bibel sagt. Zitat: Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Aus Offenbarung, Kapitel 7, Vers 14. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gesicht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Wort Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen hatten. Offenbarung 20, Vers 4. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die große Hure aus Offenbarung 17 die Macht bekommt. Alle wahren Gläubigen werden ihr durch Ritualmorde in schwarzen Messen geopfert werden. Werfen wir doch mal einen Blick zurück auf meine damalige Arbeit. Jetzt schaue ich mal eben, ob ich hier noch in dem Comic ein bisschen weiter runtergehe. Naja, das Comic ist halt nicht mit dem Buch gemein, ha? Zu der Zeit, als ich die Baptisten in Venezuela zu vernichten half, glaubten mehr als die Hälfte der Protestanten, dass die katholische Kirche eine christliche Kirche sei. Ich erzählte ihnen von meinen guten katholischen Freunden, die ebenfalls glauben, gerettete christliche Gläubige zu sein. Ich erklärte ihnen, dass die katholische Kirche auf jeden Fall christlich sei. Wer das nicht glaubt, würde eine große Spaltung verursachen und den Leib Christi verderben. Die meisten der Baptisten waren durch meinen Einfluss verdorben und für ihren Glauben verloren, als der Pastor sie zur Rede stellte. Meine Erklärungen hatten dazu geführt, dass die Gläubigen widersprüchlicher Meinung und orientierungslos wurden. Es entstanden heftige Streitigkeiten und ein riesiges Durcheinander. Dem Pastor spielte ich eine ganz andere Rolle vor. »Das muss man zum Stillstand bringen. Wir müssen von der Liebe reden«, sagte ich ihm. Familiär klingende Phrase der Jesuiten, ne? Ihm wiederum erzählte ich, dass die römisch-katholische Kirche nicht christlich sei. Der Brief aus Spanien lieferte den Beweis der feindlichen Gesinnung den Christen gegenüber, den Hass, mit dem sie verfolgt werden. Ich konnte den Pastor davon überzeugen, sich klar gegen die katholische Kirche zu stellen. Er ermöglichte es mir, im Seminar zu wohnen, und so hatte ich die Chance, wilde Gerüchte über ihn zu verbreiten. Ich unterstellte ihm eine Beziehung zu einer 18-Jährigen. Dieses Mädchen war eine Angestellte der katholischen Kirche und machte das Spiel mit. Sie erklärte dem Diakon des Pastors, welcher mit ihm Differenzen hatte, sie wolle alles über die sündige Beziehung bekennen. Sie konnte glaubhaft machen, ein Verhältnis mit dem Pastor zu haben. Der Baptistenpastor war natürlich unschuldig, aber seine Frau glaubte den Lügen und verließ ihn. Diese Gemeinde war somit zerstört. Ich verließ die Gegend und ging zu meinem zweiten Einsatzort. Doch zuvor möchte ich noch erklären, wie die Pläne zur Zerstörung der nicht ergebenen Personen aussehen, also uns, der katholischen Kirche. Die folgenden Arten sind am wirksamsten: Diskreditieren und Rufmord, isolieren und töten. Nun, zu 1: Diskreditieren und Rufmord. Wir vernichten das Ansehen einer Person durch Lüge und verdrehen seine Worte. Wir stellten ihn als Feind an den Pranger und verursachten Probleme mit seinen Angestellten. Manchmal verbreiteten wir auch das Gerücht einer Beziehung zu einer Frau, oft zu seiner Sekretärin, die auf unserer Seite war und eine Affäre mit ihm anfing. Es gab auch die Möglichkeit, den Pastor abends zu uns, mich und meine angebliche Ehefrau, einzuladen und ihn auf dem Heimweg in eine Falle laufen zu lassen. Eine unserer Mitarbeiterinnen wartete am Straßenrand und täuschte eine Panne vor. Er hielt dann an, um zu helfen, und sie schrie »Vergewaltigung!« und riss sich die Kleider in zwei, und von dieser Szene wurden dann heimlich Fotos gemacht und veröffentlicht. Es gab auch noch die Variante der Kriminalisierung. Ein Pastor wurde wegen Drogendelikte angeklagt und in der Öffentlichkeit und von den Medien sofort als schuldig abgeurteilt. So ein Mensch kann, obwohl unschuldig, nie wieder Fuß fassen und ist für alle Zeit unglaubwürdig. Ein anderes Opfer wurde durch das Leben durch angeblichen Kreditkartenbetrug zerstört. Diese Geschichte wurde lange ausgeschlachtet. Später entschuldigten sich die Verantwortlichen bei ihm, doch auch in diesem Fall war alles zu spät. Wir liefen auch anonym bei den Gemeindemitgliedern an und erzählten Lügen über die Pastorenfamilien. Mit all dem ruinierten wir das Leben dieser Menschen. Sie waren in den Augen der Gemeindemitglieder unzuverlässig und abgestempelt und somit nicht mehr tragbar. Zu zwei, isolieren. Auch bei dieser Art rührten wir die Gerüchteküche. Wir verbreiteten, dass der Pastor kontrovers sei, was nur Schwierigkeiten bringen würde und er somit Spaltung verursacht, gegen die Einheit aller Christen und gegen die Liebe Gottes. Dass gegen die Einheit der Christen wäre und er die Liebe Gottes nicht hätte. Oder dass er einer ungewöhnlichen Lehre anhing, etc. Das ging so weit, dass sich die anderen Pastoren von ihm abwandten und er in seiner Einsamkeit einen Nervenzusammenbruch bekam. Jemand, dessen Nerven nicht mehr mitspielen, ist nun mal unglaubwürdig und verwirrt. Viele gaben dann auf, verließen ihren Predigerdienst und flüchteten sich in die aufgezwungene Isolation. Und zu drittens, töten. Hatte der arme Mensch unter all den Repressalien noch immer nicht aufgegeben, da er sich als von Gott berufen betrachtete, geschahen merkwürdige Dinge, die ihm dann oft den Rest gaben. Es geschah zum Beispiel, dass dieser Pastor von einem Auto angefahren wurde. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo er keinesfalls in Sicherheit war. Oft kam es in der Klinik zu Komplikationen, weil Medikamente verwechselt wurden. Es kam auch vor, dass die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wurde und der Tod eintrat. Es gab auch die Möglichkeit, jemanden durch seine Lebensmittelvergiftung aus dem Weg zu räumen. Oder man mischte eine hohe Dosis Psychopharmaka ins Essen oder Getränk, das eine hochgradige Verwirrung mit anschließendem Selbstmord auslöste. Dann gab es auch oft fingierte Schlägereien auf dem nächtlichen Nachhauseweg, wobei dann plötzlich ein Messer gezogen wurde und der Pastor erstochen wurde. Bezahlte Killer wurden, wenn nötig, auch schon eingesetzt. Wie man sieht, wurde und wird nach wie vor heftig gegen die wahren Gläubigen gekämpft. Mit mir kamen zur selben Zeit auch zwei hübsche Mädchen im protestantischen Seminar in Costa Rica an. Sie waren beide aus einer römisch-katholischen Jugendkampfgruppe und spielten ihre Rolle als wiedergeborene protestantische Christinnen hervorragend. Carmen war für die Rolle meiner Freundin ausersehen. Maria hatte die Aufgabe, die Studenten zu verführen und die Pastoren in Misskredit zu bringen. Um meine antikatholische Haltung zu bekräftigen, stritt ich oft heftig mit einem Jesuitenpriester, der das Bibelseminar hin und wieder besuchte. Er war selbstverständlich informiert über meine Identität. Ihm gab ich alle Einzelheiten weiter, die ich in dem Seminar erfuhr. Er leitete sie dem Heiligen Stuhl weiter. Unter den Studenten förderte ich Widerstand und Rebellion gegen die strenge Seminarordnung der Geschlechtertrennung. Ich spazierte frech mit Carmen Hand in Hand über das Gelände. Die Lehrerinnen waren Missionarinnen und überwiegend unverheiratet, worüber einige doch sehr betrübt waren. Wir organisierten einige junge, gut aussehende katholische Männer, die ebenso perfekt wie wir die Protestantenrolle beherrschten und setzten sie auf die jungen Lehrerinnen an, um sie zu verführen. Eines Nachts ließen Carmen und ich uns im Erdgeschoss des Frauentrakts erwischen. Sie hatte nur ein leichtes Nachthemd an. Zu ihrem Schutz behauptete sie, dass alle Mädchen sich auf diese Art mit den männlichen Studenten trafen. Selbstverständlich gab es einen Skandal, der auch in der Zeitung veröffentlicht wurde. Ein Jesuitenpriester schrieb dazu einen passenden Brief und eine Untersuchungskommission wurde einberufen. Das Seminar war als Ort der Unmoral verrufen. Ich zog mich schlampig an, kam ständig zu spät zu den Vorlesungen. Als sie wieder mal zu spät kam und deshalb ermahnt wurde, beschuldigte ich den Lehrer, mich ständig zu verfolgen und zu bedrängen, so wie es die Priester auch täten. Jede Gelegenheit wurde von mir genutzt, meine Mitkommilitonen zu überzeugen, dass die Katholiken gute Christen seien und die katholischen Schulen eine bessere Disziplin und Moral hätten. Das andere Mädchen, Marie, war inzwischen auch nicht untätig. Fast alle der 17 von ihr verführten Studenten wurden aus dem Seminar geworfen. Die Pastoren waren ebenfalls nicht sicher vor ihr. Einer, dem sie es besonders angetan hatte und ihr oft mit dem Blick folgte, ermutigte sie, sie zu berühren. Ich gab Maria den Auftrag, ihn zugrunde zu richten. Bei der nächsten Gelegenheit warf sie sich dem Pastor leidenschaftlich in die Arme mit den Worten, »Oh, ich kann es ohne dich nicht mehr aushalten!« Er ließ sich auf Marie ein und wurde ein Opfer ihrer Verführung. Auf die gleiche Art und Weise erging es auch noch einigen Pastoren aus Pfingst-, Methodisten- und Foursquare-Gemeinden. Wir erreichten damit, dass sie nicht mehr gegen die katholische Kirche predigten. Wir hatten sie in der Hand. Diese neue Mission war sehr erfolgreich. Die Pastoren gliederten sich in die ökumenische Bewegung ein und predigten nur noch von der Liebe. Die Themen wie Hölle oder Verlorengehen wurden total beiseite gelassen, seit sie unseren Ratschlägen folgten. Unsere letzte Aufgabe im Seminar war ein dreitägiger Hungerstreik zur Verbesserung der Bedingungen. Auch dies wurde wieder in der Zeitung erwähnt. Endlich war das Seminar auf dem Weg des Verderbens. Katholische Priester verlangten die Schließung, da sie ein Satanswerk sei. Daraufhin sperrte man mich ein und wollte mich meines schlechten Einflusses wegen des Landes verweisen. Doch bevor eine Untersuchung anberaumt werden konnte, schaltete der Vatikan sich ein. Über die Regierung nahm er Einfluss auf die Angelegenheit. Man ließ verbreiten, ich sei ein Militärdeserteur, und so wurde nie bekannt, dass ich Jesuit war. Das Seminar, von dem ich hier spreche, existiert übrigens noch, ist aber mittlerweile völlig ökumenisch und arbeitet eng mit den katholischen Priestern zusammen. Tim konnte einfach nicht verstehen, warum diese Mädchen solche Dinge taten. Das Verführen und Ruinieren von Menschenleben sei doch Sünde. Solches Verhalten wird aber in der katholischen Institution nicht als Sünde, beziehungsweise höchstens als lässliche Sünde bezeichnet. Eine Sünde, die durch ein paar Gebete auf die Zeit im Fegefeuer keinen Einfluss hat. So wird das da bezeichnet. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen wird mit dieser Vernichtung der Gegner der Glaube verteidigt. Zum anderen bekommen sie Punkte, um nicht allzu lange im Fegefeuer zu leiden. Parallelen zur Allversöhnung sind unverkennbar. Das römisch-katholische System hat die biblische Hölle durch das Fegefeuer ersetzt. Die Lehre des Fegefeuers wurde im Jahr 593 nach Christus von Papst Gregor I. eingeführt. Diese Lehre beinhaltet, dass das Fegefeuer ein Ort im Jenseits ist, wo jeder vor Eintritt in den Himmel noch Sündenstrafen abzubüßen und sich zu reinigen hat. Das gilt selbstverständlich nur für Katholiken, da sie nach Meinung des Vatikans die wahren Gläubigen sind. Auszug aus dem Katechismus von 1993. Man muss glauben, dass es vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige Wahrheit sagt, dass wenn jemand wieder den Heiligen Geist lästert, ihm weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird, wie wir in Matthäus 12, Vers 32 lesen. Aus diesem Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können. Ende Zitat. Diese Lehre, für die Verstorbenen zu beten, stützt sich auf die Apokryphen. 2. Makkabäer 12,45. Darum ist das Makkabäerbuch ja auch in der König-James-Bibel und anderen protestantischen Bibeln nicht drin enthalten. Darum veranstaltet das Sühneopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. 2. Makkabäer 12,45. Apokryphen! Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehre gehalten und für sie Fürbitte und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen und Ablässe, Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Mittlerweile gibt es drei Möglichkeiten der Läuterung, vermutlich aus Gründen der Anpassung in der Ökumene. Das Fegefeuer, die Begegnung mit dem Herrn, dessen richtender Blick den Menschen läutert, und die Reinkarnation. Läuterung durch Wiedergutmachung aller alter Schuld durch erneutes Leben auf dieser Erde. Christus wird zu dem, der das Rad der Wiedergeburt der Reinkarnation drehen lässt. Ja, Wheel of Fortune, Glücksrad oder sowas, ne? In der Richtung. Jedenfalls ist das hier nach einer Aussage des Dominikanerpriesters in der Sendung Gott und die Welt vom 7. Oktober 1993 in der ARD. Die Lehre des Fegefeuers wurde im Florentinischen Konzil 1439 nochmals bekräftigt. Doch die Bibel lehrt uns ganz klar, dass jeder, der in Sünde stirbt, verloren ist für die Ewigkeit. Zitat: Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Ende Zitat, Offenbarung 14, Vers 11. Unter den Feigen und Ungläubigen und mit den Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 21, Vers 18. Wenn also jemand in die Hölle kommt, hat er keine Möglichkeit mehr zur Errettung. Allem ist ein Ende gemacht, alle Chancen sind vertan. Wenn man Menschen davon überzeugt, es gäbe ein Fegefeuer, so lässt man sie in dem Glauben, sie könnten sich durch ein eigenes Zutun erlösen. Deswegen werden diese Menschen auch alles tun, was die Priester ihnen sagen, und jeden Preis, zum Beispiel vermessen, bezahlen, egal wie arm sie sind. Maria und Carmen glaubten demzufolge, dass sie für ihre Werke eine besondere Gnade empfangen würden und weniger lange im Fegefeuer leiden müssten. Dafür sind die Menschen sogar bereit zu töten, wenn es nötig wäre. Das erklärt auch, warum Frater und Nonnen zur Zeit der Inquisition töteten. Das Fegefeuer ist das mächtigste Instrument, um die Katholiken in Schach zu halten. Die Heilige Messe hat einen ähnlichen Stellenwert. Sie wurde im Jahr 368 nach Christus von den römischen Bischöfen erdacht und im Tridentischen Konzil mit einem neuen Begriff umschriebenen Transsubstantiation, was bedeutet, dass der Priester die Macht hat, Brot und Wein in den allmächtigen Gott zu verwandeln, also in den wirklichen Leib, Seele, Blut Jesu Christi. Man muss sich die Tragweite dieser Gotteslästerung mal vor Augen halten. Diese Frechheit der Priester, die behaupten, die Macht zu haben, Christus wieder auf die Erde zurückzuholen zu können und sein Opfer, die Kreuzigung, bei jeder Messe zu wiederholen. Dieser hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Oder wie wir in der Schlachterbibel lesen können, Hebräer 10, Vers 12. Dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Ende Zitat. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, nachdem das Opfer für die Sünden von ihm erbracht wurde. Dieser Vers aus Hebräer wird in der katholischen Kirche nie verlesen. Und so gibt es noch einen wichtigen Vers, der von den Priestern ebenfalls gehasst und unterschlagen wird. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ende Zitat. Folgende Aussagen, die nicht in der Bibel stehen, sind die wichtigsten Bestandteile der katholischen Lehre. Jesus im Himmel ist ein Richter ohne Gnade, der niemandem erlaubt, mit einer Bitte zu ihm zu kommen. Vor seinem Thron sitzt Maria als leidende Mutter, voller Gnade und Verständnis. Sie bittet ihren Sohn um Vergebung und Erbarmen für die Katholiken, die treu zu ihr beten und glauben, dass sie die Erlöserin ist. Die Menschen werden davon überzeugt, Maria hätte bei der Kreuzigung gleichzeitig mit Jesus ihr Blut für die Leiden der Menschen vergossen. Maria ist die Eintrittskarte für die Ewigkeit, nachdem die Menschen aus dem Fegefeuer kommen. Weil sie durch diese Lehre Angst um ihre Seelen haben, wollen sie sich von dem Glauben an Maria nicht trennen. Dieses verlogene System hat eine irdische Mutter zu einer Gottheit erhöht. Aber Maria war, wie jeder Mensch auch, nur eine Sünderin. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Römer, Kapitel 3, Verse 3 und 24. So, und hier werde ich das Video jetzt mal eben stoppen und nächstes Mal weiterlesen, wenn euch das gefällt. Dass das mit dem Comic nicht so völlig übereinstimmt, tut mir leid, aber wie gesagt, was ist wichtiger, das gelesene oder das geschaute Wort? Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.